Es ist 12 Uhr. Antenne Düsseldorf. Die Nachrichten. Mit Werner Baumann. Schönen guten Tag. Armutsrisiko für Alleinerziehende wird immer größer. Bauernverband verlangt die Erklärung des Notstandes. Das Wetter sonnig bis 34 Grad. In Deutschland alleine ein Kind großzuziehen, ist alles andere als ein Zuckerschlecken. Denn Alleinerziehende sind überdurchschnittlich oft von Armut bedroht. Das Statistische Bundesamt hat dazu gerade neue Zahlen vorgelegt. Uli Reitinger in unserem Hauptstadtstudio, du hast die Daten gesehen. Bestätigen denn die aktuellen Zahlen den Trend der letzten Jahre? Absolut. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, ein Kind alleine großzuziehen, das ist ein Armutsrisiko. Ein Drittel der 1,5 Millionen Alleinerziehenden in Deutschland kann sich nur das Nötigste leisten. Die meisten leben von Hartz IV. Das ist ein erschreckend großer Teil, deutlich mehr als in Familien mit Vater und Mutter. Mehr als 60% der Alleinerziehenden sind nicht in der Lage, überraschende Ausgaben von 1.000 Euro zu stemmen. Also die Lage der Alleinerziehenden, meistens Mütter muss man ja sagen, ist zum Teil dramatisch. Ein stressiges Leben, immer in der Angst, finanziell endgültig abzustürzen. Uli Reitinger, vielen Dank. In Sachen Hitze und Ernteausfälle will der Bauernverband den öffentlichen Druck auf die Politik verschärfen. Verbandspräsident Ruckwied forderte die Länder dazu auf, den Notstand auszurufen. Den Zeitungen der neuen Berliner Redaktionsgesellschaft sagte er, wenn die Länder jetzt das Ganze anschieben, dann sei er zuversichtlich, dass der Bund das ergänzen werde. Der Bund bräuche schnell die Daten zu den Ernteausfällen von den statistischen Landesämtern. Erst danach könne die Bundesregierung auch über Bundeshilfen entscheiden. Der Bauernverband hat schon 1 Milliarde Euro gefordert. Ein amerikanischer Pastor hat eine diplomatische Krise zwischen der Türkei und den USA ausgelöst. Der 50-Jährige war im Oktober 2016 in der Türkei festgenommen worden, saß in U-Haft wegen Terrorvorwürfen und steht jetzt unter Hausarrest. Die US-Regierung hat deshalb jetzt Sanktionen gegen zwei türkische Minister verhängt. Ankara ist wenig beeindruckt. Von der Regierungspartei und zwei Oppositionsparteien kam massive Kritik, verbunden mit einer Warnung. Wer das entschieden habe, könne äußerst ernste Probleme zwischen den beiden Ländern schaffen. Warum ist das Kölner Stadtarchiv eingestürzt und wer trägt die Verantwortung für die beiden Toten? Am Vormittag hat dazu ein weiterer Prozess vor dem Kölner Landgericht begonnen. Angeklagt ist ein ehemaliger Oberbauleiter, der beim U-Bahn-Bau seine Kontrollpflichten verletzt haben soll. Zum Prozessauftakt aus dem Kölner Landgericht Frank Wattel. Baugefährdung und fahrlässige Tötung als Nebentäter durch Unterlassung. Das sind die beiden Vorwürfe, die der Staatsanwalt bei der Verlesung der Anklage hervorgehoben hat. Hätte der Oberbauleiter damals wie vorgeschrieben kontrolliert, wären ihm die Baufehler, die nach Ansicht der Gerichtsgutachter für den Einsturz verantwortlich sind, aufgefallen und das Unglück hätte verhindert werden können, so die Anklage. Die Verteidigung des Beschuldigten sieht dafür wenig Beweise. Erst fragwürdige Aussagen eines Angeklagten in einem anderen Stadtarchivprozess hätten zur heutigen Anklage geführt. Die Anwälte stellen deshalb das ganze Verfahren grundsätzlich in Frage. Und das waren die Nachrichten mit Werner Baumann. Das Wetter. Mit Natascha Wittmark aus der Wetterredaktion. Es bleibt überwiegend sonnig und trocken, nur im Sauerland besteht ein leichtes Schauer- und Gewitterrisiko. Dazu bekommen wir 29 bis 34 Grad. Morgen geht es dann so weiter, es bleibt sonnig, trocken und wird voraussichtlich sogar noch heißer. NRW Verkehr. Die A4 Köln-Aachen ist zwischen Aachen-Laurensberg und Grenzübergang Fettschau gesperrt und auch die A4 Köln-Olpe ist zwischen Gummersbach und Reichshofberg-Neustadt wegen einem Unfall blockiert. Hier braucht man mindestens 10 Minuten länger. A1 Köln-Euskirchen zwischen Weilerswist-West und Euskirchen 3 Kilometer Stau, 10 Minuten. A1 Münster-Bremen zwischen Lengerich und Osnabrückhafen 10 Kilometer plus 22 Minuten. A2 Dortmund-Hannover zwischen Flotow-West und Porta-Westfalica 3 Kilometer 14 Minuten. Und A4 Olpe-Köln zwischen Overath und Untereschbach 2 Kilometer plus 12 Minuten. Antenne Düsseldorf am Mittag. Tag zusammen, wir sind's, Kevin Zimmer und Katharina Theule hier am Donnerstag. Die erste Hälfte der Ferien ist fast rum, ne? Ist aber nicht schlimm, denn wir verdoppeln. Leider nicht eure Urlaubstage, aber euer Urlaubsgeld. Heute ist Doppeldonnerstag und jetzt Ohren gespitzt. Wir haben da ja diesen Sommergeldregen. Da stellt ihr euch gleich rein und ihr sagt so lange weiter, bis 5.000 Euro auf euch runtergeregnet sind. Dann sagt ihr Stopp und wir verdoppeln auf 10.000 Euro. Bewerbt euch jetzt. Hier ist die landesweite Sommergeldregen-Hotline. 01379 36 5000. Teilnahme ab 18. Für 50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz vom Handy deutlich teurer. Keine Gewinnausschüttung an Minderjährige. Teilnahmebedingungen auf unserer Homepage und bei uns. So, ihr sagt bei 5.000 Euro Stopp und wir verdoppeln euren Gewinn. Dann geht

the way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I'll take her home. I'd drive all night to keep her warm in time. It's frozen. The story of my life, I give her hope. I spend her love until she's broken. Running after you is like chasing the clouds. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm, and time is frozen. Düsseldorf. Der beste Mix. Der beste Mix. Can you even see what you're fighting for? Bloodlust and a holy war. Listen up, hear the patriots shout. Times are changing. In the end, choice was clear. Take a shot in the face of fear. Fist up in the firing line. Times are changing. Do you believe that you can walk on water? Do you believe that you can win this fight today? Look at the sky, see a dying star. White lies, it's a man on fire. Making love with the devil hurts. Times are changing. A thin line, the whole truth. The far right, the left view. Breaking all those promises made. Times are changing. Donnerstag mit Kevin Zimmer und Katharina Theule. Stell dir irgendwo eine brennende Mülltonne hin, lass 10 gut aussehende weibliche Models im Bikini drumherum tanzen und dann fährt ein Rapper so eine Sportkarre, fährt vor, zack, fertig ist das 90er-Rapper-Video, würde ich sagen. Mit Goldkettchen natürlich. In den 90ern gab es ja auch noch, erinnerst du dich, so richtige Rapper-Kriege? Oh ja. Die Rapper der amerikanischen West Coast gegen die Rapper der East Coast. Am Ende wurde sogar Rapper Notorious B.I.G. erschossen. Das war richtig heftig damals. Die Umstände sind immer noch ungeklärt. More money, more problems. Haben wir gleich. Und mehr 90er-Geschichten. Musik und Erinnerung übermorgen. Den ganzen Tag hier bei uns. Es ist genau, also es ist exakt. Jedenfalls sind hier die Postillon-Hörfunknachrichten. Wir berichten, bevor wir recherchieren. Mein Name tut eigentlich nichts zur Sache, lautet aber Thies Neubert. Paranoider Mann hat das Gefühl, dass ihm jemand auf Twitter folgt. Vor einigen Tagen stellte Heiko Müller fest, dass auf seinem Account unter Follower nicht mehr 0, sondern 1 steht. Müller hält dies für ein untrügliches Zeichen, dass ihm jemand folgt. Obwohl er mehrfach "Lass mich in Ruhe" twitterte, hat er inzwischen sogar schon 15 Follower. Müller erwägt ernsthaft, ob er seinen Account wieder löschen soll, konnte sich aber bislang nicht dazu durchringen, weil er seine stetig wachsende Anhängerschaft nicht enttäuschen will. Und hier noch zwei weitere Meldungen. Kostenlos. Schornsteinfeger geht aufs Haus. Viel zu flach. Witze über Holland. Das waren die Postillon-Hörfunknachrichten. Es ist genau eine Minute später als vor einer Minute. Antenne Düsseldorf. Sommer bei uns. Who sell out in the stores? You tell me who flop. Who cop the blue drop? Who jewels got popped? Who's mostly dopey down to the blue drop? The same old pimp. Mace, you know ain't nothing changed but my limp. Can't stop till I see my name on a blimp. Guarantee a million sales, call it love or luck. You don't believe in Harlem World, double up. We don't play around, it's a bet, lay it down. Niggas didn't know me 91, bet they know me now. I'm the young Harlem with the Goldie sound. Can't no PD hold me down. Cooler, school me to the game, now I know my duty. Stay humble, stay low, blow like Hootie. True pimp, spin no dough on the booty. Yeah, there go Mace, there go your cutie. See me die, and you see me fly. I call all the shots, rip all the spots, rock all the rocks, cop all the drop. I know you're thinking now when all the ball will stop. You never home, gotta call me on the yacht. 10 years from now, we'll still be on top. Yo, I thought I told you that we won't stop. Now what you gonna do with a crew that got money much longer than yours? And a team much stronger than yours. Violate me, this will be your day. We don't play, mess around, be on your way. Cause it ain't enough time here. Ain't enough lime here for you to shine here. Deal with many women, but treat down's fair. And I'm bigger than the city lights down in Times Square. Yeah, yeah, yeah. No info for the DEA. Federal agents mad cause I'm flagrant. Tap myself and the phone in the basement. My team supreme, stay clean. Triple beam, miracle dream. I'll be that. Catch a seat at all events bent. Send holsters, girls on shoulders. Playboy, I told ya, me and Mike to me. Lose too much, I lose too much. Step on stage, the girls boo too much. I guess it's cause you run with lame dudes too much. Me lose my touch, never that. If I did, ain't no problem. And get the where the true players at. Throw your rollies in the sky, waving side to side, and keep your hands high while I give your girl an eye. Player please, lyrically, you can see B.I.G. be flossing. Jig on the cover of Fortune, 500. My phone number, your man, they got to know. I got the dough, got the flow down, Pizzak. Platinum plus, like Zizak. Dangerous, on Trizak. Leave your ass, Pizzak. More problems. Ende der gleiche Punkt. Seit der Geburt dasselbe Blut, das durch die Adern pumpt. Wir fangen jedes Jahr zur gleichen Zeit an zu frieren. Wir pusten Ringe in die Luft, bis der Rauch verfehlt. Halten uns fest, wenn die Erde Pirouetten schlägt. Und wir drehen uns mit, wenn die Zeiger rotieren. Ey, wenn sich alles in Kreisen bewegt. Der Zirkel malt jeden Tag auf das leere Blatt. Und der Mond löst die Sonne ab in jeder Nacht. Ich frag mich wieder mal, was bei dir grad passiert. Poesie an der Wand auf dem Kneipenklo. Halt nicht fest, was du liebst, sondern lass es los. Und wenn es wiederkommt, dann gehört es zu dir. Ey, wenn sich alles in Kreisen bewegt. Wenn sich alles in Kreisen bewegt, dann gehst du links, dann geh ich rechts und irgendwann kreuzt sich der Weg, wenn wir uns wiedersehen. Deutschlands Nummer 1 für Küchen mit Garnit. Beste Küchen, Markengeräte und auf Wunsch Garnit. Alles zum Werkspreis. Mehr auf marquardt-küchen.de. Großer Inventurverkauf bei Lucky Bike. Was Sie kaufen, müssen wir nicht zählen. Mountainbikes, Trekkingbikes, Kinderräder. Radikal reduziert. Top-Marken. So günstig wie noch nie. Nur im Inventurverkauf. Und nur bei Lucky Bike. Zweimal in Düsseldorf. Schule fertig und keinen Plan? Jetzt Ausbildung 2018 klar machen mit der IHK. Wir finden mit dir die passende Ausbildung. Wir checken deine Bewerbung und vermitteln dich. Wann? Am 9. August von 17 bis 21 Uhr in der IHK Düsseldorf. Mehr auf Facebook. Ausbildung klar machen. Nicht vergessen, Inventurverkauf bei Lucky Bike. Fahrräder so günstig wie nie. Dieser Sommer hat noch einiges zu bieten. Summer Days bei Schaffrath. Die letzte Chance im großen Markensale. Bis zu 70% Rabatt auf Haushaltswaren, Geschenkartikel, Heimtextilien, Leuchten, Bilder und Rahmen. Bis zu 30% auf Möbel. Plus 10% extra, ohne Wenn und Aber. Jetzt bis Montag bei Schaffrath. Die Mediamärkte Düsseldorf feiern Geburtstag. Und für Sie gibt's am 3. und 4. August beim Kauf von zwei Produkten ab 299 Euro das günstigere für die Hälfte. Ausgenommen GSM, IT und Apple. Hauptsache, ihr habt Spaß. Mediamarkt. Und in Ihrem Küchenschaffrath Megastore Düsseldorf sparen Sie jetzt bis zu 70% auf Ausstellungsküchen. Außerdem gibt's diesen Freitag und Samstag Mega-Kochvorführungen. In Ihrem Küchenschaffrath Megastore Düsseldorf, Kopernikusstraße. Ihr Wecker klingelt immer vor 4 und das nur für euch. Also wenn mein Wecker morgens um 4 Uhr klingelt, ist es noch etwas früher, dann stehe ich auf, mache so die wichtigsten Männer-Badezimmer-Sachen und dann versuche ich, mich ganz leise aus der Wohnung zu schleichen. Alles wohl sortiert, ja? Ja, du freust dich morgens am meisten über den Kaffee, ne? Du hast zwar schon zu Hause einen getrunken. Das stimmt, wenn der Lies gehört, dass die Tür aufgeht, dass ich reinkomme, dann ruft er mal schon, ey, Vorpal rechts rum. Und dann muss ich einmal in die Küche tingeln und die Kaffeekanne mitbringen. Und ja, doch, dann freue ich mich. Sie sind euer Team für den Morgen. Julia Vorpahl und Dennis Lieske. Charlie Puth, How Long. Da kann man richtig gut in den Tag starten. Das macht Spaß. So 4, 5 Stellen am Rhein. Im Sommer laufe ich da lang mit irgendwie kurzer Hose und Flipflops. Im Winter mit Schneestiefeln. Und ich liebe es einfach sehr, sehr draußen zu sein. Jeden Morgen bringen Julia Vorpahl und Dennis Lieske den besten Mix und alles, was in Düsseldorf wichtig ist, direkt zu euch. Antenne Düsseldorf für unsere Stadt. Antenne Düsseldorf. Die Nachrichten. Mit Susi Makarewitsch. Guten Tag. Der Staat baut seine Schulden ab. 1,5 Millionen Passagiere waren schon am Düsseldorfer Flughafen. Das Wetter, die Hitze ist zurück.

hacia mí como las olas del mar. Ven hacia mí, ya no puedo parar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Mi cintura, cintura, mi cintura, cintura. Antenne Düsseldorf, Sommer bei uns. This ain't nothing but a summer jam. Bronze skin and cinnamon tans, whoa. This ain't nothing but a summer jam. We're gonna party as much as we can. Skirts real tight, temperature is rising, feeling real hot in the heat of the night. Midnight, the party won't stop until the morning light. I'm scoping out the honeys with the light eyes. Be with me tonight. Can't get you out of my mind. I can't. So hard to find. I'm waiting for the day to make you mine. 'Cause I can't take it. This ain't nothing but a summer jam. Bronze skin and cinnamon tans, whoa. This ain't nothing but a summer jam. We're gonna party as much as we can. Donnerstag mit Kevin Zimmer und Katharina Thiule. Julia hat ihr Mann, also Julia und ihr Mann haben sich letztes Jahr einen Traum erfüllt, und zwar vom eigenen Haus. Aber kaum waren sie eingezogen, kamen diverse Mängel zum Vorschein. Antenne Düsseldorf, der Sommergeldregen. Ach, und seit einem Jahr renovieren sie jetzt. Es gab aber von uns einen spontanen Bauzuschuss. 2.600 Euro aus dem Sommergeldregen. Kai Klüting im landesweiten Sommergeldregenstudio. Es gibt besonders viel Geld heute, besonders heute. Denn wir rechnen heute alles mal zwei, auch das, was Regina jetzt hier rausholt. Und du hast einiges vor jetzt mit deinem Leben. Du fängst jetzt an mit deinem Studium, Jura, und brauchst dafür noch was. Richtig, genau. Das und das Ziel des Jurastudenten, der Laptop. Der Laptop. Hast du da genaue Vorstellungen? Nee, um ehrlich zu sein, habe ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt und auch keine Ahnung davon. Es müssen diverse Word-Dokumente draufpassen, ein paar PDFs. Genau, ich denke, ich werde im Saturn jemanden finden, der mir mein Geld abnehmen will. Das Geld, was du vielleicht gleich ja hast. Hoffen wir, ja. Ich drück dir die Daumen. Viel Glück. 500 Euro. Weiter. 1.000 Euro. Weiter. 1.500 Euro. Weiter. 2.000 Euro. Weiter. 4.500 Euro. Die nehme ich mit. Stopp. Ich glaube, du wirst jemanden in deinem Elektrofachmarkt deines Vertrauens sehr, sehr glücklich machen. Das hoffe ich auch. Herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen lieben Dank. Ich hab's einfach nicht glauben. Danke, Frank. Regina hätte sich ruhig etwas weiter trauen können, denn es waren ja nicht 4.500 Euro versprochen. Nein, mindestens 5.000 Euro. Vorher schlägt der Blitz nicht ein. Das macht heute am Doppeldonnerstag mindestens 10.000 Euro, die hier garantiert sind. Auch jetzt wieder in dieser Runde. Also bewerbt euch. Die landesweite Geldregen-Hotline 01379 36 5000. Teilnahme ab 18. Für 50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz vom Handy deutlich teurer. Keine Gewinnausschüttung an Minderjährige. Teilnahmebedingungen auf unserer Homepage und bei uns. 10.000 Euro. Garantiert. Die aktuelle Spielrunde läuft. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should've worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Offer me my deathless death.